Kundgabe 6323. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.07.1955. Isolierung der Weltkörper. Weltweite Entfernungen liegen zwischen den Schöpfungen, die ihr als Gestirne am Himmelszelt erschauet. Entfernungen, die für euch Menschen nicht zu schätzen und darum auch nicht zu überwinden sind. Weil jedes einzelne Gestirn eine Welt ist für sich und diese Welten voneinander hermetisch abgeschlossen sind, insofern, als dass sie ganz verschiedene Lebenssphären besitzen, immer der Beschaffenheit des Gestirnes selbst und auch dessen Bewohnern entsprechend. Ihr Menschen dürfet nicht glauben, dass mein Schöpfergeist nicht vielseitig genug schaffen und gestalten könnte. Ihr dürfet nicht glauben, dass ihr eure Lebensbedingungen auf anderen Gestirnen wiederfindet, in gleicher Weise wie auf der Erde, die ihr bewohnet. Und ihr dürfet noch viel weniger glauben, dass jene Gestirne euch die gleichen Lebensmöglichkeiten böten, die für euer Bestehen erforderlich sind, wenn ihr jemals in den Bereich eines solchen Gestirnes geraten würdet. Doch es wäre ein vergebliches Unterfangen. Es wird euch niemals gelingen, auch nur eine Verbindung aufzunehmen mit anderen Gestirnen, wenn dies nicht auf geistigem Wege geschieht, dass gedankliche Übermittlungen aus jenen Welten stattfinden, die euch aber immer nur zum geistigen Aufstieg dienen, niemals aber von euch Menschen geplante weltliche Erkundigungen betreffen. Ihr Menschen könnet zwar große Fähigkeiten in euch entwickeln, ihr könntet schöpferisch und gestaltend tätig sein auf Erden. Ihr könntet die Kräfte der Natur ergründen und euch in jeder Weise nutzbar machen. Ihr könntet Kraft eures Verstandes tief eindringen in die Naturgesetze und mit allen euren Kenntnissen nun hervortreten. Doch euer Wirkungsfeld ist und bleibt immer nur die Erde. Und so ihr nun alle eure Verstandeserkenntnisse auszuwerten suchet zum Segen eurer Mitmenschen, wird auch mein Segen eure Arbeit, euer Wirken unterstützen. Denn dann wird mein Gesetz ewiger Ordnung eingehalten. Doch ihr müsstet in dieser Ordnung auch verbleiben. Ihr müsstet die Gesetze achten, die ich selbst gegeben habe und die in allen Schöpfungswerken deutlich erkennbar sind. Und dazu gehört auch die weltweite Entfernung der Gestirne von eurer Erde. Dazu gehört die Isolierung jedes einzelnen Gestirnes von den anderen, die gleichsam durch den luftleeren Raum, durch die Stratosphäre gekennzeichnet ist, die den Aufenthalt eines Menschen in diesem Raum unmöglich machen und euch daher deutlich zeigen sollte, dass ich selbst euch isoliert habe. Denn ob ihr auch solche Hindernisse überwinden zu können glaubt, ihr Menschen werdet an solchen Versuchen scheitern. Ihr werdet zugrunde gehen, wenn ihr euch in Gebiete waget, die euch von mir aus verschlossen wurden. Ihr beweiset nur damit, dass ihr sehr überheblichen Geistes seid, zu glauben, göttliche Naturgesetze unwirksam machen zu können. Ihr beweiset, dass ihr weder diese Gesetze noch den Gesetzgeber anerkennet. Und ihr beweiset, dass ihr Menschen reif seid für die totale Wandlung dieser Erde, weil euch die Haupterkenntnis mangelt, dass einer über euch ist, der das letzte Wort spricht. Dass ihr diesen einen nicht erkennt, ansonsten ihr nicht etwas unternehmen würdet, was euch als Bewohner dieser Erde nicht zusteht. Andere Welten euch zum Ziel eures Forschens zu machen, die euch gänzlich unerreichbar sind und bleiben werden, weil ein jedes Gestirn den geistigen Wesen zum Ausreifen dienet und die Reifegrade dieser Wesen so verschieden sind, dass sie alle andere Schöpfungen benötigen, Schöpfungen, in denen ihr Menschen nicht bestehen könntet und es darum auch niemals eine Verbindung zwischen beiden Welten geben kann. Mein Schöpfergeist und mein Schöpferwille hat wahrlich nichts ohne Weisheit gewirkt, aber ihr Menschen werdet niemals ergründen können, was außerhalb eurer Erdensphäre ist, als nur das, dass ein Vorhandensein unzähliger Gestirne und Welten euch zur Gewissheit geworden ist, weil dieser Beweis euch nicht zum Schaden eurer Seele gereicht. Alles weitere Wissen aber nur euch geistig erschlossen werden kann. Amen.